Zum 80. Todestag Theodor Fontanes versuchte 1978 der DDR-Schriftsteller Heinz Knobloch, das Grab Fontanes zu besuchen. Es lag auf dem französischen Friedhof im Ostberliner Mauerstreifen und durfte deshalb nur mit Sondergenehmigung besucht werden. Seinen Irrweg durch die DDR-Bürokratie schrieb Knobloch nieder. Doch die DDR-Zensur verhinderte fast 3 Jahre lang die Veröffentlichung der Wanderung zu Fontanes Grab. Erst 1981 erschien sie in der DDR-Kulturzeitschrift Sinn und Form. Dort entdeckte Radio Bremen-Redakteur Günter Demin das Feuilleton und produzierte es 1982 als Feature. In einem neuen Lehrbuch über das Radio-Feature wird Knoblochs Wanderung als beispielhaft für die Kunst des Erzählens im Radio angeführt. Wir heben diesen Archivschatz aus Anlass des 100. Todestags Fontanes am 20. September 1998. Ergänzende Informationen zu dieser Sendung finden Sie im Internet unter www.radiobremen.de. Solche Kritiken erquicken vielleicht keinen anderen, aber sicherlich den, der sie schreibt, weil er in ihnen Gelegenheit findet, sich an die schwierigsten Fragen heranzumachen. Nicht um sie zu lösen, aber doch um sie zu stellen. Und schon in dieser bloßen Fragestellung, die gleichbedeutend ist mit einem Absagebrief gegen das Alte, liegt eine Art Genuss. Fontane an Friedländer, 1888. Wanderung zu Fontanes Grab. Ein Feature aus Ostberlin. Von Heinz Knobloch. Theodor Fontane ist 1898 in Berlin auf einem Friedhof beerdigt worden, der mittlerweile seit 1961 im Grenzgebiet liegt. Das bedeutet, sein Grab kann nicht ohne weiteres besucht und besichtigt werden. Das wissen viele nicht. Sie kommen manchmal von weit her, halten Blumen in der Hand und müssen am Gatter umkehren, weil sie keine Grabkarte haben, die zum Betreten des Friedhofs berechtigt. Touristengrabkarten gibt es nicht. Vielleicht möchten die Zuhörer wissen, wie es dort aussieht. Warum nimmt das Interesse an Fontane ständig zu? Seine Werke sind, soweit feststellbar, in 12 Sprachen übersetzt. Seine Romane bekommt man selten antiquarisch. Die Wanderungen könnten als Taschenbuch in Massenauflage erscheinen. Seine Briefe sind erstrangiger Lesestoff. Wann werden seine Tagebücher kommen? Wann die Notizhefte? Wann einmal Gespräche mit Fontane? Wenn ich solche Fragen stelle, tröstet man mich mit dem 100. Todestag Fontanes. Ich bin aber bereits 1969 zu seinem 150. Geburtstag vertröstet worden, mit dem Blick auf eine Zukunft. Dieser Fontane, das ist seit 2 Jahrzehnten weltweit spürbar, ist als Klassiker im Kommen. Das wird einer nur, wenn er den Menschen viel sagen kann, unabhängig von Zeit und anderen Veränderlichkeiten. Was macht ihn so anziehend? Dass man ihn immer wieder lesen kann, dass er Sätze sagte oder schrieb, die dich betreffen, dass sich Tiefgründiges herauslesen lässt, zuweilen hochaktuell und zwischen den Zeilen, dass er damit anregt? An seinem offenen Grab ist der Satz gesprochen worden: Immer werden wir ihn vor uns sehen, mit dem Lächeln zwischen Milde und Ironie um die Lippen. Um eines Tages zu seiner Grabstätte zu gehen, dafür gibt es Gründe genug. Theodor Fontane ist ein Freund, ein Vorbild, ein Angehöriger. Er ist auf dem Friedhof der französischen Gemeinde begraben, jedoch nicht auf dem alten in der Chausseestraße, wo Kolowiecki und Devrient liegen und das Berliner Original, die Madame du Titre, mir hat mein König dran gefasst, sondern auf dem neuen Friedhof, der 1835 in der Liesenstraße angelegt wurde. Das war damals der Nordrand der Stadt, zum Wedding gehörig. Dort wurden zwischen 1830 und 1835 4 kirchliche Friedhöfe eingerichtet. Die 3, die heute auf unserer Seite sind, haben jeder mit einem Dom zu tun. Von links nach rechts der evangelische Domfriedhof, mit dem Dom am Lustgarten verbunden, dessen Restaurierung im Gange ist. In der Mitte der Friedhof der französischen Gemeinde, deren Dom am Platz der Akademie, dem vormaligen Gendarmenmarkt, der Restaurierung harrt. Daneben der Friedhof der katholischen St. Hedwigsgemeinde, deren Dom als erster nach dem Kriege wiederhergestellt worden ist. Auf der theoretisch gegenüberliegenden Straßenseite in West-Berlin befindet sich der evangelische Neue Dorotheenstädtische Friedhof. Dort liegt Otto Nicolai, der Komponist der Oper Die lustigen Weiber von Windsor, begraben. Früher waren diese Friedhöfe durch Haupteingänge in der Liesenstraße erreichbar. Heute, der Stadtplan zeigt es, liegt unser Eingang an der Hintertür in der Pflugstraße. Ein Westberliner Stadtplan hat ein schwarzes Rechteck über unsere drei Friedhöfe gesetzt. Übergang für Westberliner steht dort unter der Überschrift Chausseestraße. Heute ist Montag, der 17. April 1978. Am 20. September 1978 ist Fontanes 80. Todestag. Wie sieht sein Grab aus? Um darüber etwas berichten zu können, ist es ratsam, bei Zeiten die Erlaubnis dazu einzuholen, ehe ein Termin drängt. Solche Genehmigungen kann man nicht früh genug beantragen. Wie fange ich es an? Und wo? Und bei wem? Hätte ich einen der denkbaren Dienstwege eingeschlagen, wäre alles schneller gegangen. Aber auf dem von mir benutzten Stadtplan gibt es keine Dienstallee. Manche sagen, man muss gleich hoch oben beginnen. Das mag bei privaten Anliegen zutreffen. Bei Fontane, der uns allen gehört, ist es etwas anderes. Natürlich fängt man beim Naheliegenden an. Ich rief das Fontane-Archiv in Potsdam an, das ich schon immer einmal besuchen wollte, vereinbarte einen Termin und fragte bei dieser Gelegenheit Joachim Schobes, den langjährigen Leiter, ob er wisse, wie man zu Fontanes Grab gelangt. Er riet, die französische Gemeinde anzurufen. Für alle, die in dieser Geschichtsstunde gefehlt haben, das werden die meisten sein, sei nachgetragen, dass sich um 1685 viele aus Frankreich wegen ihres religiösen Glaubens vertriebene Familien in Berlin und Brandenburg ansiedeln und ihre Religionsgemeinschaft gründen konnten, die bis heute besteht. Der französische Dom und das Hugenottenmuseum zeugen lebhaft von ihrer Existenz. Diese französische Gemeinde anrufen? Das ist leicht gesagt. In unserem Telefonbuch steht unter Französische nichts, unter Gemeinde nichts, unter Reformierte nichts, unter Kirchen nur die anderen, obgleich die französisch Reformierten zu den Christen gerechnet werden. Unter Hugenottenmuseum nichts, unter Museen nichts. Hier sind nur a. staatliche und b. städtische Museen angegeben. Unter einem C müssten die sonstigen zu finden sein, finden Sie nicht? Das Jugendstilmuseum, das Hugenottenmuseum, das Friseurmuseum. Eine gewisse elitäre Haltung zu den Fragen unserer kostbaren Zeit, die sonst nur manchen Literaten nachgesagt wird, finden wir ausgeprägt unter den Verfassern des Fernsprechbuches Berlin, Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik. Sie, dass er entschuldigend eingeräumt sind, noch nicht Mitglied im Schriftstellerverband. Da rief ich die Auskunft an. Auch sie brauchte anderthalb Minuten, ehe sie das Hugenottenmuseum fand. Dort erkundigte sich eine Männerstimme im Hintergrund bei einer Frauenstimme und antwortete, ich solle die Friedhofsverwaltung anrufen und gab mir die Nummer. Dort meldete sich aber niemand. Neu angeregt blätterte ich im Telefonbuch die Friedhöfe auf. Unter Stadtbezirk Mitte, Friedhöfe Zentral, steht Konsistorium der französischen Kirche. Das ist sie. Das soll einer wissen, Konsistorium, vorn mit C. Es war aber eine andere Nummer, als das Hugenottenmuseum sie gegeben hatte. Unter der Telefonbuchnummer meldet sich eine Männerstimme. Ja, Sie wollen den französischen Friedhof. Der hat jetzt eine andere Nummer. Er nennt sie 281-24-47. Es ist die Nummer, unter der sich heute niemand meldet. Andern Tags lässt sich dort erkunden, wann der Friedhof geöffnet ist. Dienstags und freitags von 9 bis 18 Uhr und sonntags von 9 bis 14 Uhr. Und dass ich mich wegen einer Besuchserlaubnis an den Magistrat wenden soll, Abteilung Inneres, Kirchenfragen. Dort stellt sich heraus, dass dieses Referat zuständig ist für Bürger, die auf diesem Friedhof richtige Verwandtschaft haben. Ich hingegen werde zur Volkspolizei gehen müssen. Wie aber und zu wem, das wird die Mitarbeiterin erkunden und mich anrufen. Mag sein, dass diese Schilderung einigen zu umständlich ist und nicht wichtig. Sie ist aber notwendig. Mit allen 21 Telefongesprächen und Umwegen. Unser einer ist immer auch Chronist, ob er will oder nicht. Und wenn er das gar nicht ahnt, er muss es aufschreiben. An seiner Darstellung muss das einst und gegenwärtig abgelesen werden können. Was daran wichtig ist oder nicht, wage heute niemand zu entscheiden. Nur anhand von Aufzeichnungen von früher lässt sich merken, was wir gern von damals wüssten. Vorweggenommen und betont sei, jeder, der mit meiner beabsichtigten Wanderung zu Fontane zu tun bekam, war interessiert, freundlich und hilfsbereit. Es war schon bald nicht mehr der eigene Wunsch, dieses Grab zu besuchen, sondern der Eindruck, für alle, die selber nicht ohne weiteres hingehen können, unter ihnen die drei im Ausland lebenden Urenkelinnen Fontanes, musst du es ausführlich erzählen. Die Abteilung Inneres, Kirchenfragen meldet sich wieder. Für den Besuchsantrag ist die Meldestelle der Volkspolizei im Stadtbezirk des Friedhofs zuständig. Die erwünschte Fotogenehmigung hingegen hängt vom Ministerium für nationale Verteidigung ab. Danach gibt es noch ein Hin und Her. Offenbar kommt solcher Antrag nicht oft vor. Die Meldestelle fühlt sich nicht zuständig. Muss ich nicht eine Grabkarte bekommen wie jene, die mit der Gießkanne hingehen? Nein, es bleibt beim Passierschein. Mein Antrag muss zum Präsidium der Berliner Volkspolizei und dort entschieden und genehmigt werden. Wir handeln einen Besuchstag aus, einen günstigen, den 20. Juni, des vermutlich guten Wetters wegen, und einen Ersatztag, falls es regnet oder etwas dazwischen kommt. Zuerst ist die Fotogenehmigung da. Hätte ich nur gleich in der Presseabteilung des Ministeriums für nationale Verteidigung begonnen. Dienstweg, das für das Grenzgebiet zuständig ist. Also, ich darf am Schutzstreifen der Staatsgrenze zu West-Berlin Text- und Fotoaufnahmen vom Grabe Theodor Fontanes machen. In der Volkspolizeimeldestelle, wo ich den Passierschein abholen kann, sitzen im Wartezimmer etwa 10 Bürger oder Antragsteller oder wie sie in dieser Situation heißen. Wer ist der Letzte? Ein Mensch, auch wenn er dienstlich zu Fontane will, möchte keine Extrawurst. Er spielt mit, setzt sich, holt die Fontaneblätter heraus und liest, na wer sagt's denn, vom Tunnel über der Spree. Nach und nach wird heute Fontanes Dasein und Wirken erforscht. Daran hat das Archiv in Potsdam hervorragend Anteil. Der Tunnel war ein literarischer Sonntagsverein, dem Fontane 21 Jahre lang angehörte, bis 1865. Dort kamen schriftstellende Männer zusammen, lesen sich ihre Manuskripte vor, erbitten schonungslos Kritik, nehmen sie übel, völlig klar, üben sie am Nebenmann. Bei einigen kommt etwas heraus, bei anderen nicht. Dichten als Zeitvertreib. Eigenartig, zu solchem Verein hätte heute niemand mehr Zeit. Die Fontane-Blätter sind eine regelmäßig erscheinende Publikation des Fontane-Archivs. Wer sie vor Jahren schon abonnierte, war gut beraten. Die frühen Hefte sind vergriffen. Mittlerweile liest man die Fontane-Blätter in 25 Staaten. Das Theodor-Fontane-Archiv der Deutschen Staatsbibliothek, 1935 gegründet und seit 1950 wieder aufgebaut, umfasst heute über 2300 Bände mit sämtlichen Erstausgaben und einer nahezu kompletten Sammlung aller Fontane-Literatur. Wir finden ferner 2463 Autographen, 4636 Fotokopien von Handschriften und etwa 7000 Zeitungsartikel. Fontane hatte 1870 selbst begonnen, Presseveröffentlichungen über sich zu sammeln. Mittlerweile hat das Archiv Aufsätze, die bis 1827 zurückreichen. Das sind Zahlen, die sich immer wieder zugunsten der Sammlung ändern. Was hat das Archiv zu Fontanes Beerdigung zu bieten? 3 Zeitungsartikel und am Rande den Blick auf Fontanes Methode, das Notizbuch in der Tasche. Es sind 67 beidseitig beschriebene Büchlein. Auf dem Schreibtisch zu Hause führte er ein Tagebuch in Heftformat. 1887 ist im September der Tod des Sohnes Georges eingetragen, der Hauptmann und Lehrer an der preußischen Hauptkadettenanstalt war und an einer Blinddarmentzündung starb. Das Begräbnis war herrlich. 4 Uhr nachmittags, schönster Herbsttag, Exzellenzen und Generäle in Fülle, Kränze über Kränze. Und die Gardeschützen gaben die 3 Salven, die ihm als alten Krieger zukamen. Er liegt nun auf dem Lichterfelder Kirchhof, einem umzäunten Stück Ackerland. Und ich wünsche mir die gleiche Stelle. Fontane war 68, als er diesen Wunsch notierte. Mit wie viel weiteren Lebensjahren durfte er rechnen? Theodor Fontane wurde nicht in Lichterfelde begraben. Das darf ich in einem gewiss seltsam anmutenden Sinne günstig für mich nennen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, denn dieses Lichterfelde liegt in West-Berlin. Der 20. Juni 1978, Dienstag, Sonnenschein, Hochstimmung. Wie an einem ganz persönlichen Feiertag. Ob sich das Gefühl mitteilen lässt? Eine Idee wird verwirklicht. Mühelos geht man zu Hegel, zu Schinkel, zu 100 anderen. Aber man geht nicht. Man verschiebt es, wie man Anrufe verschiebt, Briefe und Besuche. Ein andermal, denn heute ist dieses los und jenes, ein Grab läuft nicht weg. Fontane jedoch, der an einen Erlaubnisschein gebundene, wann, wenn nicht heute? Heute. Böhlertgarten heißt die Gaststätte an der Ecke. Der Böhlertgarten ist ein offener, von Wohnhäusern umbauter, mehrwinkliger Hof, eine Portion seltsames Bau-Berlin, denn ein Garten war es vielleicht einmal. Durch den Böhlertgarten gelangt man zum Friedhofstor, zum Zaun, wo ein Häuschen steht mit einem geöffneten Anmeldefenster. So stellten wir uns als Kinder das Himmelstor vor, etwas prächtiger zwar und mit weißen Wolkenbergen zu beiden Seiten. Bei weitem nicht jeder, der ankam, durfte hinein. Einlass für alle, die eine graue Grabkarte vorweisen können oder einen Passierschein zum vorübergehenden Aufenthalt im Schutzstreifen. Der wird selten sein. Die Frau hinterm Fenster könnte sich sonst nicht so wundern. Sie kommt heraus. Während wir uns verständigen, passieren mindestens 10 Besucher das Nadelöhr, grüßen mit halb erhobener Grabkarte. Man kennt sich, man grüßt sich mit Namen, sagt etwas im Vorübergehen, weiß eine Neuigkeit, bleibt ein Weilchen stehen. Es ist wie im Milchladen, normaler Alltag am Friedhofstor. Für dich, der du mit klopfendem Herzen eintrittst, anders geht das gar nicht, das Herz des Naiven pocht an jeder geöffneten Sperre, für dich ist schon in diesem Beginn zu viel auf einmal unbegreiflich. Warum bin ich der Erste? Warum hat nicht längst ein anderer diesen Weg zu Fontanes Grab geschrieben? Das ist nicht nur vom Passierschein abhängig für einen Dichter. Irgendwann möchte ich eine Fantasie schreiben, die mir nachts eingefallen ist. E.T.A. Hoffmann will seinen Freund Devrient sprechen. Geisterhoffmann, hinter dem Halleschen Tor beerdigt, müsste als West-Berliner mit Geschenktüte durch den Grenzübergang am Bahnhof Friedrichstraße schreiten und trifft sich mit seinem Freund und Saufkumpan nicht mehr im verschwundenen Stammlokal Luther und Wegener, sondern im Weinrestaurant Ganymed, wo manche ihren Westbesuch bewirten. Devrient liegt auf unserer Seite begraben. Das wird schon schwieriger, ihn in Gedanken mit der U-Bahn zum Halleschen Tor fahren zu lassen, die paar Stationen. Rechts hinter der Grenze zuckelt ein S-Bahn-Zug ans Tageslicht. Es ist das Gelände des ehemaligen Nordbahnhofs, der zu Fontanes Zeiten Stettiner Bahnhof hieß. Dieser Zug wird in ein paar Minuten am Humboldthain halten. Das scheint eine Insel im Pazifik zu sein. Irrungen, Wirrungen. Wie wenn einer den alten Fontane selber auftreten ließe an dieser Stelle, mit all seinen Eigenschaften, Ansichten und Redeweisen als Prüfer aus dem Damals. Aber der Passierschein ist nicht auf seinen Namen ausgestellt, er darf nicht hinein, höchstens mitreden. Die rundliche Frau zeigt den Weg, ungefähr wenigstens, und gibt mir, wie den anderen Besuchern, ein Nummernkärtchen. Beim Hinausgehen zurückzugeben. Ein Pappquadrat mit irgendeiner Zahl. Wir Tombola-Verwöhnten. Hinter jeder Nummer, wenn sie nur richtig aufgerufen wird, vermuten wir einen Gewinn. Was es auf diesem Friedhof gibt? Hoffnung. Die Frau sagt: Das muss endlich mal geschrieben werden, dass hier keine Besucher rein dürfen. Viele wissen das nämlich nicht. Ich muss immer Leute wegschicken, die zu Fontane wollen. Offenbar möchten unerwartet viele Menschen das Grab dieses Menschen sehen, weil er gerade dort für sie auf ganz besondere Weise vorhanden ist, erlebbar. Ich weiß, das ist ein absurder Gedanke. Man kann ihn nicht allen begreiflich machen. Da er aber vorkommt, ich muss immer Leute wegschicken, wollte ich ihn erwähnt haben. Eine Volkspolizistin auf der Meldestelle interessiert sich für die beabsichtigte Beschreibung des Fontanegrabes. Sie kennt es nicht, obgleich sie von ihrem Küchenfenster aus auf diese für sie unzugänglichen Friedhöfe blickt. Mit anderen Worten, wer täglich Passierscheine aushändigt, hat damit noch keinen für sich selber. Und nun los. Eile langsam, Wanderung zu Fontane. Da wir gerade bei den Privilegien sind, zur Entdeckerfreude, kommt eine Empfindung von Scham. Wieso darf ich hierher? Und wenn ich nicht so bevorzugt werden möchte, warum habe ich den Antrag gestellt? Niemand hat von mir verlangt, über Fontanes Grab zu schreiben. Es gibt ganz andere Themen, ganz andere Grabstellen, falls einer unbedingt am Vergangenen Interesse zeigt. Meine Besucherfreude wird nicht ganz rein sein, weil ich mir keine Scheuklappen aufsetze und zielbewusst dem Fontanegrab zustrebe, es mit Blicken isoliere, den Zustand notiere und schnurstracks umkehre, eben weil ich das nicht kann, sehe ich mehr, ohne überhaupt schon da gewesen zu sein. Hohe Bäume versperren den Blick nach vorn, alte Friedhofsmauern ziegelrot, überwucherte Gräber. So streng wie auf dem Stadtplan sind die Friedhöfe hier nicht geteilt. Die Namen mit dem französischen Einschlag reichen in den Domfriedhof hinein. Im verwahrlosten Familiengrab ruht im St. Hedwigskirchhof Lorenz Adlon mit den Seinen. Das muss mir gesagt werden, dass Adlon nicht eine Hotelbenennung ist wie Astoria oder Zentral, sondern ein Familienname. Diese Leute bürgten mit dem eigenen Namen für ihre Einrichtung und waren so von der Ewigkeit der Dinge überzeugt, dass sie sogar ihre Grabstätten entsprechend einrichten ließen. Als im Jahre 1907 das Luxushotel Adlon unter den Linden Nummer 1 seine ersten Gäste aufnahm, waren selbst die Verwöhntesten verblüfft über die kostbare Einrichtung, die Eleganz und die bis zur letzten Serviette eigens für Adlon entworfene Ausstattung. Wenn er das Unkraut sehen könnte, der alte Adlon, hier und auch dort, wo der Rest seines Hotels steht, gleich neben dem Brandenburger Tor. Friedhöfe sind aufgeschlagene Geschichtsbücher. Sie sagen manches, was nicht mehr ins Geschichtsbuch kommt, ins Allerjüngste, so auch hier. Prominent und vorn im französischen Friedhof, also dort, wo man vormals hineinging, wenn man normalerweise von der Liesenstraße kam, steht ein Obelisk mit Inschriften in französischer Sprache. Ein Ehrenmal, ein Kriegerdenkmal, gewidmet den Gemeindemitgliedern, die für König und das damalige Vaterland sterben mussten. 1864 gegen Dänemark traf es nur einen Mann. 1866 gegen Österreich waren es drei. 1870-71 gegen Frankreich starben sieben Angehörige der französischen Gemeinde. Darin erblickt der spätere Betrachter mancherlei. Das Denkmal ist 102 Jahre alt. Man kann es wegen seiner Inschrift in französischer Sprache für ein französisches Kriegerdenkmal halten. So wie es hier steht, auch mit den Ergänzungen von 1914-18, könnte es gut und genauso im Pariser Norden stehen. Ein hübsches Kriegerdenkmal nennt es der Baedeker 10. Auflage 1898. Das ist Fontanes Todesjahr. Vom Zweiten Weltkrieg nicht zu schweigen, er fand schließlich auf diesem Gelände statt, wie Einschläge und Einschusslöcher zeigen. So ist zum Beispiel eine kostspielige Tafel die ungetröstete Eltern französischer Abstammung ihrem einzigen Sohn einrichteten, der 1917 als deutscher Offiziersanwärter in Frankreich von Soldaten französischer Abstammung totgeschossen wurde, von allerlei Einschüssen und Querschlägern des 1945 in Berlin endenden Weltkrieges durchlöchert worden, für den die genauen Verlustzahlen der französischen Gemeinde noch nicht errechnet worden sind. Es ist kein Platz mehr dafür auf dem Stein. Das alles wäre nicht so lehrreich, makaber und anzüglich, wenn die Nachkommen der französischen Flüchtlinge nicht unter deutscher Fahne in Frankreich einmarschiert wären zum Krieg machen. Manche freiwillig, andere mit Todesandrohung dazu gezwungen. Andererseits ist dieser Geschichts- und Anschauungsunterricht wie jeder relativ. Ist nicht unser Theodor als deutscher Berichterstatter im deutsch-französischen Krieg um ein Haar von französischen Soldaten als deutscher Spion erschossen worden, weil er einen so nah fremden Namen trug, einen Verdächtigen, und außerdem so fließend Französisch sprach? Ruhig lebt, wer Müller heißt und aus treuen Briezen kommt, jedenfalls im Augenblick. Also nur ein Kommando mehr, und Theodor Fontane läge nicht hier unter seinesgleichen an der Liesenstraße begraben, sondern wäre Nummer 8 unter 1870-71 auf dem Obelisken. Plötzlich erscheint dieser Friedhof sehr groß. Wo mag das Grab sein? Aber niemanden fragen, selber suchen und entdecken. Zunächst wird Erstaunliches registriert. Hier liegen mindestens 3 berühmte Stenografen. Auf dem Domfriedhof Max Beckler, 1856 bis 1924, der den Verband Stolze Schrei leitete. Nicht weit entfernt davon Wilhelm Stolze, 1798 bis 1867, nach dessen System 1897 die Stolze Schrei-Kurzschrift entstand. Auf dem französischen Friedhof liegt der französische Beitrag zur deutschen Stenografie, Leopold A. F. Ahrens, 1817 bis 1882, ein Privatgelehrter, der ein vokalbezogenes System ersann. Dankbare Schüler, so steht es in Langschrift auf dem Stein, haben ihm eine Porträtbüste auf sein Grab gesetzt. Aber die eine in Ahrens Stenografie geschriebene Zeile, wer kann sie entziffern? Sie wird wohl etwas Günstiges über den Erfinder enthalten. Wer vor diesem Grabstein stehen bleibt und aufblickt, der sieht gleich dahinter einen schwarzen Stein und liest Theodor Fontane. Angesichts der geehrten Stenografen die erste Frage: Warum haben nicht dankbare Leser dem Dichter seine Büste hingestellt? Wer die Geschichte des Nachlasses kennt, weiß, wie wenig Fontanes Manuskripte, Briefe und andere Dokumente geschätzt wurden, als Anfang der 30er Jahre Fontanes Sohn Friedrich interessierte Käufer suchte. Daher ist es umso bewundernswerter, dass es gelang, große Teile des Nachlasses in Potsdam zu vereinen. Fontanes Grab, breit, ein Doppelbett, von Efeu überwachsen, in einem mit grauem Stein niedrig eingefassten Quadrat. Hier liegt er mit seiner Frau Emilie, denkmalgeschützt. Wer die 1969 bei Reclam erschienene Fontane-Biografie von Hans-Heinrich Reuter aufschlägt, findet auf Seite 69 ein Bild der Grabstelle, wie sie ursprünglich aussah. 2 Gräber, Efeu überwachsen, 2 Steine nebeneinander, von kunstvollen Einfassungsketten im Geschmack der Zeit umschlossen. 2-3 Meter entfernt steht eine hohe Birke, ein Stück weiter wachsen Kastanien. Wer sich umsieht, bemerkt ringsumher sorgfältig gepflegte Gräber, schön bepflanzt mit sauber gehakter Umrandung, Kletterrosen und mancherlei sommerlich blühende Blume, winterhart oder einjährig. Auf Fontanes Hügel stecken im Efeu ein paar gelbe Wachstulpen und eben solche Lilien. Schön ist das nicht, aber besser als gar nichts, zumindest war mal einer hier. Ob aber nicht jemand, der öfter kommen darf, unserem Fontane eine Kletterrose hinpflanzen könnte, meinetwegen Scarlet Climber, damit es dort so eine Art Ribbeck-Birne gibt, wo, wenn nicht hier, die keines Gärtners bedarf, denn Gärtner auf Friedhöfen sind so knapp wie Kassiererinnen in der Kaufhalle oder Putzfrauen überall. Wer aber gießt die Rebeck-Rose? Elsa, verwitwete Knobloch, meine Großmutter, die im Sommer täglich auf den Tolkewitzer Friedhof ging, goss stets ein paar Kannen mit auf die Nachbarschaft, wenn sie ihr zu trocken vorkam. Ich wette, es wird immer alte Frauen geben, die das tun, ob da nun Fontane liegt oder irgendwer. Außerdem, ich vermag zwar nicht zu sagen, worin sich die französische Gemeinde in Glaubensdingen von den anderen Christen unterscheidet, in der Grabpflege jedoch beträchtlich. Dieser Friedhofsteil ist hell, luftig, sauber und gepflegt. Nun sieht im Juni, wenn die Rosen blühen, sowieso alles schöner aus, sogar der Tod. Aber man muss verwildernde Öde der anderen Grabstellen sehen, um diesen Eindruck zu bekommen. Daran ändern gut gepflegte Ausnahmen nichts. Hier ist ein ziemlicher Betrieb an diesem Vormittag, ein Kommen und Gehen. Längst wartet der Hörer darauf, wie ich von den Umständen spreche, die den Passierschein notwendig machen und den Eintritt durch die Hintertür. Wer Fontanes Grab überschaut und sei es, um das genehmigte Foto korrekt anzufertigen, der erblickt nicht sehr weit entfernt den durchsichtigen Grenzzaun. Diese kilometerlange Sperre kann ich noch näher sehen, so oft ich in meiner S-Bahn von Pankow zur Schönhauser Allee fahre. Ich lese aber meistens und hier durch die undurchsichtige Mauer, wozu? Die alten Frauen und Männer, die ihre Blumen und die Sandumrandung harken, blicken erst recht nicht hinüber ins Jenseits. Sie haben bequemere Wege, wenn sie wollen. Fontanes Grab am 24. September 1898. Ein Sonnabend. Die Abendausgabe des Berliner Tageblatts berichtet im Feuilleton, wo sonst, über die Beisetzung. Heutige Zeitungleser werden gebeten, ihre Verwunderung zu zähmen, ihr Bewundern, dass es 1898 eine Zeitung, nein, mehrere gab, die an 7 Tagen 13-mal erschienen. Man kannte damals das Wort Massenmedien noch nicht. Weglassen war Kunst und noch nicht Journalismus. Doch ehe der Mensch begraben werden kann, muss er tot sein, falls er nicht zu Lebzeiten tot geschwiegen wird, was einem Begräbnis gleichkommt. Ein wenig bekannter Aufsatz des Sohnes Friedrich Fontane, wie mein Vater starb, gibt Aufschluss. Er erschien am 28. April 1929 in der Deutschen Allgemeinen Zeitung, einem Blatt des Ullstein Verlags, und wird hier mit freundlicher Genehmigung des Fontane-Archivs zitiert. Der tägliche Spaziergang hatte mich um die Mittagsstunde auch am 20. September 1898 in die elterliche Wohnung geführt. Mal schnell hinaufspringen, mal sehen und hören, wie es dem Alten geht. Erst wenige Tage war er von Karlsbad zurück. Die Mama hatte die Rückfahrt unterbrochen, weilte noch für kurze Zeit in dem gemütlichen Heim einer guten Freundin in Blasewitz. Aber wenn auch Frau Emilie selbst noch nicht wieder das Zepter schwang, Mete, die Tochter, meine Schwester, und mit ihr die treue langjährige Dienerin des Hauses waren ja da und wetteiferten darin, für den Herrn zu sorgen, ihn bestens zu betreuen. So war es denn auch. Ganz so, wie es in dem kleinen Gedicht steht. Heute früh, nach gut durchschlafener Nacht, bin ich wieder aufgewacht. Dann war ein kurzes Arbeitspensum absolviert worden, indes das schöne Wetter hatte gelockt, das Bedürfnis nach frischer Luft. Man war noch sozusagen auf Nachurlaub, noch nicht eingewintert. Und so hatte er denn gut gelaunt, und wie er es jetzt öfters als ein etwas an Luftmangel leidender alter Herr liebte, den Spaziergang abgekürzt, um von dem sicheren Beobachtungsposten des einen der beiden Schinkelschen Torhäuschen aus desto befriedigter das beginnende Großstadtleben am Potsdamer Platz an sich vorbeifluten zu lassen. 2 Teller Kartoffelsuppe, natürlich mit Brühe und die Prise Pfeffer daran, hatten gut gemundet. Den grünen Kartoffeln war das richtige Quantum Petersilie beigesetzt gewesen. Die gut zubereiteten Hammelrippchen hatten die vorgeschriebenen 3 Minuten auf hellem Feuer gebraten. Und der Milchgrieß, gar nicht glütrig, aber mit viel Zucker und Zimmet, hatte ausgezeichnet geschmeckt. Beim Tässchen Kaffee, gleich nach dem Mittagsmahl genommen, traf ich ihn an. Nun, wie geht's Papa? Danke, so lala. Aber was kann man auch groß noch bei 38 Pulsschlägen verlangen? Hat Mama geschrieben, kommt sie bald zurück? Ich denke, noch eine Woche. Für Sie sind ein paar Tage Ausspannung bei Treutlers die beste Nachkur. Hier langweilt sie sich nur. Namentlich jetzt, wo dein Verlag mich um die Korrekturen drängt und ich täglich davon einen ganzen Berg zu bewältigen habe. Tut mir gewiss sehr leid, aber es ist schon Ende September und die Bestellungen auf den Stechlin laufen weiter gut ein. Die erste Auflage ist schon überschritten, suchte ich ihn zu erfreuen. Und das ist schön, besonders für dich. Aber ich fürchte, das Publikum wird später, wenn es sich erst den Schaden besieht, recht enttäuscht sein. Es ist nun einmal kein richtiger Roman im landläufigen Sinne. Eigentlich überhaupt kein Roman. Vielmehr nur eine Aneinanderreihung von Anekdotischen mit vielen Dialogen dazwischen. Und dann, die Hauptsache fehlt, wie du weißt. Keine Spur von Handlung oder etwa gar Spannung. Trotz alledem, Papa, die erhöhte Nachfrage spricht für den Erfolg, wenn auch nicht gleich wie bei Effi Briest. Mag sein, du warst ja immer Optimist. Übrigens, ich muss sagen, ich habe heute selbst mit Vergnügen in den Aushängebogen geblättert. Es ist das Buch, das ich für mich geschrieben habe. Mir gefällt's. Das ist mir noch bei keinem meiner Bücher passiert. Wenn sie erst gedruckt vorlagen, bin ich immer ängstlich drumherum gegangen. Der Gedanke mit zwei dicken Bänden, noch dazu kurz hintereinander, das Quellenwerk von 20 bis 30 war erst vor wenigen Monaten erschienen, seinem Publikum doch zu viel zugemutet zu haben, muss ihn bis zuletzt beherrscht haben. Wie eine Entschuldigung klangen die inzwischen bekannt gewordenen Reime, die man auf seinem Schreibtisch fand. 1200 Seiten auf einmal und mit 78. Beinahe ein Skandal. Konntest es doch auf viermal verteilen. Ihr könnt es, aber bei mir heißt es eilen. Es sollte die letzte Unterhaltung mit meinem Vater gewesen sein. Als ich am selben Abend, Gott sei Dank ausnahmsweise früh, heimkehrte, steckte ein Zettelchen an der Korridortür und beim Flackern eines 5-Minuten-Brenners entzifferte ich die Worte meiner Schwester: Komm sofort zu uns. Ich ahnte, ich wusste, es war etwas passiert. Schnell hinunter und in die nächste Droschke springend hielten wir schon nach wenigen Minuten vor dem alten Johanniterhause. Ich kam zu spät. Noch vor kaum 2 Stunden hatte er die paar Häppchen, die er sich auf seinem Zimmer servieren ließ, um nicht etwaigen Anfechtungen bei der Familientafel ausgesetzt zu sein, alte Leute sollten abends lieber überhaupt nichts essen, in Gesellschaft der Tochter mit gutem Appetit verzehrt. Dann begab er sich in den angrenzenden, schon seit Jahren zum Esszimmer umgewandelten Alkoven, um, wie üblich, im alten Merkelschen Schrank noch ein Verdauungsgläschen des so geschätzten Gilka zu entnehmen. Die Tür war angelehnt geblieben. Nichts regte sich. Nach einiger Zeit, als er immer noch nicht zurückkehrte, wurde die Tochter unruhig. Sie ging nun auch durch den Alkoven und den dahinter gelegenen Schlafraum, das ehemalige Berliner Zimmer, in die Küche. »Anna, ist der Herr etwa draußen?« fragte sie. »Nein, hier ist er nicht gewesen.« Sie traten beide hinter den Bettschirm. Und da fanden sie ihn. Lautlos lag er über seine eigene Lagerstätte gebeugt. Ohne Todeskampf war er dahin gegangen. So war der Tod gekommen, wie Zieten aus dem Busch. Um 9 ist alles vorbei. Wie oft hatte er diese Worte gesprochen? Die Stunde war gekommen. Und nicht lange darauf rundete sich die Stunde. Die alte Uhr, ein Erbstück seit Generationen, holte wieder einmal zu 9 zögernden Schlägen aus. Der oft gehegte Wunsch, bei ihrem Tick-Tack, wie schon Vater und Großvater zu sterben, war auch für Fontane in Erfüllung gegangen. Um 9 war alles vorbei. Am anderen Morgen saß ich im Dresdner Schnellzug und stand bald darauf vor der hübschen Villa in Blasewitz, deren Insassen mich schon in größter Besorgnis erwarteten. Den letzten Brief an die geliebte Lebensgefährtin, den er noch eigenhändig in den Kasten geworfen, hatte das Telegramm von der plötzlichen schweren Erkrankung überholt. Noch wenige Sekunden, in denen man sie schonend vorbereitete, und ich stand vor meiner Mutter. »Hat er noch schwer gelitten?« fragte die tapfere Frau gefasst. Und als ich dies mit gutem Gewissen verneinen konnte, atmete sie erleichtert auf. Gott sei Dank. Er hätte es auch kaum ertragen. Ein schöner Tod. Es war ein schönes Leben an seiner Seite. Ich könnte es gleich noch einmal mit ihm beginnen. Beneidenswert. Vor 54 Jahren schon hatte er geschrieben: Nicht fürchte ich ihn selber, wie nah er auch droht, doch wohl seine Rüden, Gram, Krankheit und Not. Die Meute, die stückweis das Leben zerfetzt und zögernd uns in die Grube hetzt. Der Jäger hatte es gut mit ihm gemeint. Es gibt kein Staatsbegräbnis. Die Begräbnisfeier für Theodor Fontane hat heute Vormittag nahezu die ganze literarische Gemeinde Berlins auf dem französischen Kirchhof in der Liesenstraße versammelt. Dann folgen Namen: Sudermann, Fulda, Blumenthal, Frenzel, Trojan. Wer kennt sie 80 Jahre später? Viele Theaterdirektoren waren dort, Schriftsteller, Presseleute. Kein Vertreter vom Hof, vom Ministerium, vom Magistrat, keine offizielle Delegation. Der Berichterstatter erwähnt sie nicht. Sonst, wenn sie einen Dichter begraben, sind die hohen Herren immer mit allen Titeln genannt. Aber in Berlin, und das wollen wir nicht weglassen, findet eine Woche später eine Trauerfeier für Fontane statt. Dort, wo es zu erwarten ist, wo es kaum erwartet wurde von uns späten Lesern, im Roten Rathaus. Julius Rodenberg ist auf dem Friedhof anwesend. Er wird unter dem Eindruck dieses Vormittags ein Gedicht schreiben, einen Prolog, Theodor Fontanes Begräbnis, dessen Anfang lautet: Herbstsonnenschein. Die Luft bewegt sich kaum. Ein Flüstern geht durch den Akazienbaum am offenen Grab mit tausend Kränzen rund. Der Publizist und Erzähler Julius Rodenberg, in dessen deutscher Rundschau einige der schönsten Romane Fontanes zuerst erschienen. Ein verdienstvoller Mann, ein Schilderer Berlins. Die Rodenbergstraße in Prenzlauer Berg ist nach ihm benannt worden. Ganz früher, nicht heute. Unlängst ist sein Grab eingeebnet worden, bei uns in Berlin-Friedrichsfelde. Denkmalschutz scheint Glückssache, wie das Publizieren. Der Sarg ist eichenhell und mit Palmen und Kränzen geschmückt. Der Kollege vom Berliner Tageblatt berichtet gewissenhaft, das ist nicht sensationell. Wenn der Mensch im Mittelpunkt steht, dann möchte man sogar wissen, woran er gestorben ist. Grabreden. Im Frühjahr 1978 starb zu früh Hans-Heinrich Reuter, der Weimarer Fontane-Experte, dem wir die zweibändige Fontane-Biografie Berlin 1968 verdanken, ein Standardwerk, das ihn überlebt. Dort heißt es am Schluss: Theodor Fontane wurde am 24. September auf dem Friedhof der französischen Gemeinde an der Liesenstraße im Norden Berlins beigesetzt. Am Tage zuvor hatte der Herbst begonnen, auf den er sich gefreut hatte. Bei sonnigem Wetter ging der Zug vom Johanniterhause, es verschwand schon bald aus dem Stadtbild Berlins, durch die Invalidenstraße, wo Stine und die Witwe Pittelkow gewohnt hatten. Pasteur Eugène de Varan, 1851 bis 1923, Vollblut-Hugenotte und Studienfreund von Fontanes Sohn Theodor, gab das Geleit. Karl Frenzel, der Theater- und Literaturkritiker der Nationalzeitung, sprach am Grabe. Im Berliner Tageblatt ist Karl Frenzel als Professor Doktor genannt. Sein Wort hat akademisches Gewicht. Was hat er geschrieben? Wer kennt heute seine Bücher? Es sind Reisefeuilletons darunter, die lesen sich gut. Frenzel ist 1914 auf dem heute gleichermaßen unzugänglichen Invalidenfriedhof in der Scharnhorststraße begraben worden. Eines Tages, etwa im Jahre 2679, wird in einem Feuilleton gefragt werden, wieso die Vorfahren ihre teuren Toten ausgerechnet in unmittelbarer Nähe ihrer Staatsgrenze beerdigten. Was sagte Karl Frenzel am Grabe? Was man am Grabe so sagt, die anderen beiden Redner waren nicht besser. Geheimrat Lessing, der die meisten Anteile an der Vossischen Zeitung besaß, dankte für die 19 Jahre, die ihm Fontane als Theaterkritiker auf dem Parkettplatz 23 gedient hatte. Weniger Fakten und mehr Schwulst bot Baron von Enzberg an, der als Präsident des Berliner Schriftstellerclubs das letzte Wort nahm. Kein Zitat notwendig. Und dann Berliner Tageblatt. Die Angehörigen und Freunde warfen nun dem Toten die üblichen Erdwürfe in das Grab. Die letzten Blicke fielen hinein, nicht die letzten Tränen. Der märkische Sand wurde dann von den Spaten der Totengräber auf das tote märkische Dichterherz geschaufelt. Und aus der Grube wuchs der Hügel, den Liebe und Freundschaft mit den schönsten Blumen des Herbstes schmückten. So hat Fontane nie geschrieben, so konnte er nicht. Wir wollen diesen Unterschied, dieses Nebeneinander trostreich deuten. Wenn heute viele junge Menschen früh ertaubt keine Zwischentöne mehr hören können und wollen, dann kommen ganz gewiss nach ihnen, welche mit geschärftem Gehör für leise Töne, Doppelsinn und Ironie. Was Grabberichterstattung angeht, unserem Alltag wurde sie abgewöhnt. Und wenn es eine gibt, dann kommt sie austauschbar zur Wiederverwendung in Fertigteilen und so unpersönlich wie anderes auch. Das Lesen in alten Zeitungsblättern verleitet zur Nachrede im Voraus. Im Jahre 2198, falls es noch Zeitungen gibt, wird jemand zum 300. Todestag Fontanes, der dann so ein entfernter Mann sein wird wie uns heute Grimmelshausen, einen Gedenkartikel schreiben. Und wenn er ein detailfroher Autor ist und solches Gebaren in seinen Tagen genehm, wird er die Anrede zitieren, die Professor Dr. Karl Frenzel 1898 verwendete, »Werte Freunde und Genossen«, und wird keinen Unterschied sehen zu Ansprachen, die gleichlautend im Jahre 1969 oder 1998 beginnen. Die Zeit verwischt nicht nur Spuren, sie zieht zusammen. Nicht viel und keine großen Worte ziemen sich in diesem Augenblick an dieser Stelle, sagt Frenzel am Grabe und hält sich daran. 20 Jahre zuvor, im Herbst 1878, erschien Fontanes erster Roman Vor dem Sturm. Er war damals 59 Jahre alt. Fontane ist der Trost der Spätentwickler, die ebenfalls nur auf das Alter warten, um produktiv zu sein. Warum sollten sie nicht? Bei Fontane war es keine biologische, sondern eine gesellschaftliche Ursache, weshalb er seine Romane erst im Rentenalter schrieb. Im Spätsommer 1898, 20 Jahre später, hat der 79-Jährige seinen Roman Der Stechlin beendet und abgeliefert. Den Erstdruck des Stechlin in Über Land und Meer erlebt Fontane noch. Die Buchausgabe erscheint nach seinem Tode. Sie erzielte kürzlich auf einer Auktion in West-Berlin den ansehnlichen Preis von 1800 Mark. Der Auktionator hatte die Erstausgabe des Stechlin mit 360 Mark im Katalog angesetzt. In diesem Buch, das Karl Frenzel nicht kennen konnte, steht einiges, das wir brauchen, um dem alten Fontane gerecht zu werden. Da ist zu nennen das Selbstgefühl des alten Stechlin, der schon vor den Hohenzollern da war, wie andere auch, und der dieses Selbstgefühl nicht aussprach, es sei denn in Humor gekleidet. Auch wohl in Selbstironie, weil er seinem ganzen Wesen nach überhaupt hinter alles ein Fragezeichen machte. Sind deshalb die Werke des Theodor Fontane so beliebt geworden, ein Jahrhundert später? Mein neuer dickleibiger Roman, Der Stechlin, dessen Sie so freundlich erwähnen, beschäftigt sich fast ausschließlich mit dieser Frage. Dynastie, Regierung, Adel, Armee, Gelehrtentum, alle sind ganz aufrichtig davon überzeugt, dass speziell wir Deutsche eine hohe Kultur repräsentieren. Ich bestreite das. Heer und Polizei bedeuten freilich auch eine Kultur, aber doch einen niedrigeren Grad. Und ein Volk- und Staatsleben, das durch diese zwei Mächte bestimmt wird, ist weit ab von einer wirklichen Hochstufe. Fontane an Keißner, 1898. Sein schönster Zug war eine tiefe, so recht aus dem Herzen kommende Humanität. Und Dünkel und Überheblichkeit, während er sonst eine Neigung hatte, 5 Grade sein zu lassen, waren so ziemlich die einzigen Dinge, die ihn empörten. Der alte Stechlin, der alte Fontane. Er hörte gern eine freie Meinung, je drastischer und extremer, desto besser. Dass sich diese Meinung mit der seinen deckte lag ihm fern zu wünschen. Beinahe das Gegenteil. Paradoxen waren seine Passion. Ich bin nicht klug genug, selber welche zu machen, aber ich freue mich, wenn's andere tun. Es ist doch immer was drin. Der alte Stechlin kann solche Dinger loslassen. Er steht bereits unter Denkmalschutz, wenn er sagt: Unanfechtbare Wahrheiten gibt es überhaupt nicht. Und wenn es welche gibt, so sind sie langweilig. Damit hat er sich auch seine Grabrede geschrieben, der vorausschauende Fontane, der kein Ehrenbürger wurde in seiner Stadt Berlin. Wie seinen Pastor Lorenzen am offenen Grabe des alten Stechlin, so hat man auf dem Friedhof in der Liesenstraße nicht reden hören. Ich gebe kein Bild seines Lebens, denn wie dieses Leben war, es wissen alle, die hier erschienen sind. Sein Leben lag aufgeschlagen da, nichts verbarg sich, weil sich nichts zu verbergen brauchte. Sah man ihn, so schien er ein Alter, auch an dem, wie er Zeit und Leben ansah. Aber für die, die sein wahres Wesen kannten, war er kein Alter, freilich auch kein Neuer. Er hatte vielmehr das, was über alles Zeitliche hinausliegt, was immer gilt und immer gelten wird, ein Herz. Solche Sätze sind allerdings selten in Nachrufen. Und was die Klassenposition anbelangt, der alte Stechlin war kein Programmedelmann, kein Edelmann nach der Schablone, wohl aber ein Edelmann nach jenem alles Beste umschließenden Etwas, das Gesinnung heißt. Er war recht eigentlich frei. Da haben die Programmedelmänner aber geschluckt, als sie das lasen. Die Grabrede ist noch länger. Gerade ist der Stechlin wieder für 2,50 Mark bei Reklam erschienen. Lest doch selber nach und macht euch Gedanken über den Mann. Er war das Beste, was wir sein können, sagt Pastor Lorenzen. Ein Mann und ein Kind. Dieser Friedhof der französischen Gemeinde ist nicht so tot wie andere. Auf einem Urnengrab, ziemlich vorn am Zaun, verwittert eine Kranzschleife der Kollegen und gesellschaftlichen Organisationen des VEB-Treffmodelle. An einer anderen Stelle ist eine frisch ausgehobene Grube von Trittbrettern umgeben. Ob ich weiß, wann die Beerdigung ist? Eine alte Frau fragt und gleich erzählt sie, um wen es sich handelt. Sie hält mich für jemand von der Friedhofsverwaltung, nicht ahnend, welche Freude sie mir damit macht. Hier kennt wohl jeder jeden. Ja, soeben hat sie das Grab ihres Mannes gegossen. Ich war bei Fontane, sage ich, weil ich nichts anderes zu bieten habe und erwarte einen verständnisvollen Blick. Fontane? Sie kennt ihn nicht. Er war nie hier. Doch, das war ein Dichter, er hat Bücher geschrieben. Sicher kennen Sie etwas. Er ist 1898 gestorben. Ich bin 91 geboren, sagt sie. Und das ist mehr. Sie kennt Fontane nicht. Effi Briest, sage ich, Wanderungen, Berliner Romane, bestimmt haben Sie etwas davon gelesen. Mein Leben war Arbeit, sagt sie. Es ist das alte Mütterchen, wie es die Reporter zu allen Zeiten benötigt haben oder erfinden, wenn ihre Chefredaktion Stellungnahmen erwartet zu aktuellen Ereignissen. Nun steht sie vor mir. Ich werde sie nicht weglassen. Um 2:30 bin ich aufgestanden und 2:30 zur Arbeit. In die Fabrik, Böhlertsche Maschinenbauaktiengesellschaft, als Putzfrau. Es musste doch früh alles in Ordnung sein. In meinem Leben hatte ich nie Zeit zum Lesen. Es ist gut, dass keine begeisterte Fontane-Leserin auftritt, sondern diese Frau, die ahnungslos ein Stück deutscher Vergangenheit verkörpert und weggelassener Kultur. Hätte das Fontane gewundert? Pastor Lorenzen in der Grabrede. Nichts Menschliches war ihm fremd, weil er sich selbst als Mensch empfand und sich eigener menschlicher Schwäche jederzeit bewusst war. Terenz, römischer Komödiendichter, 201 bis 159 vor unserer Zeitrechnung, nichts Menschliches ist mir fremd. Nichts Menschliches ist mir fremd, Lieblingsmaxime von Karl Marx. Längst haben die Soldaten auf dem Turm den auffälligen Mann bemerkt, der nicht zielstrebig einem Grab zusteuert, sondern umherstreunt, suchend sich umsieht. Ein Schlenderer, ein Flaneur, ein Causeur. Auf diesem französischen Friedhof müssen französische und fontanische Feuilletonworte benutzt werden. Einer, der zu viel Zeit zeigt, einer, der Aufschriften liest, sich gar Notizen macht. So liegen hier nämlich noch ganz andere Leute. Irgendwo ist der Staub von Louis Angeli. Der Schauspieler war und Lustspieldichter, der David Kalisch beeinflusst hat und Glasbrenner. Angeli, seit 1835 tot und längst eingeebnet. Angeli hat das Berliner Lokalstück begründet, die Possen. Auf diesen bewachten Friedhöfen werfen keine Nachtraudis zum Spaß Grabsteine um, wie auf dem alten Garnisonsfriedhof in der Linienstraße. Wo ist das Grab von Benedikt Franz Leo Waldeck? Der linksliberale Demokrat von 1848 war Richter am Geheimen Obertribunal in Berlin und einer der volkstümlichsten Männer der Revolution. Als er 1849 gegen die Regierung auftrat, wurde er monatelang in Haft genommen. Er hatte unter anderem erklärt: Das Volk will erlöst sein von dem grauenhaften Druck der Bürokratie, welcher auf ihm lastet. Es will seine eigenen Angelegenheiten selbst regieren. Es will in der Gemeindeverwaltung zur Selbsttätigkeit gelangen, die seine Mündigkeit fordert. Das war natürlich Hochverrat. Aufmerksame Leser von Karl Marx kennen Waldeck aus der Neuen Rheinischen Zeitung in Verbindung mit Begriffen wie Anerkennung der Volkssouveränität. Aufmerksame Leser von Thanes erinnern sich an seine wöchentlichen Korrespondenzen für die Dresdner Zeitung über die Anklage und den Prozess gegen Waldeck im Winter 1849. Waldeck ist frei. Das Volk jubelt, die Konstabler hauen ein, aber das Volk jubelt weiter und will seine Freude, wenn es sein muss, mit einem Nachtlager auf der Pritsche gern bezahlen. Die Liebenswürdigkeit unseres Volkes und die Unerträglichkeit unserer Polizei stehen nebeneinander in Blüte. Der Prozess Waldeck ist für jeden ehrlichen Mann zu einer wahren Herzstärkung geworden. Man glaubt wieder an das Gute im Menschen. Als Waldeck 1870 starb, folgten Hunderttausende im Zuge, in dem der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein zum ersten Mal seine roten Fahnen zeigte. So einer war Waldeck. Aber sein Grab auf dem St. Hedwigskirchhof scheint verschwunden. Ich finde es nicht. Keinem Gärtner kommt dieser Name bekannt vor. Später stellt sich heraus, es ist eingeebnet worden, bei der Anfertigung der Staatsgrenze. Schade drum, denn dieser von Karl Marx hochgeschätzte Benedikt Waldeck, dessen Feststellungen über eine vom Volke getragene Volksarmee keineswegs unter dem Niveau eines Scharnhorst stehen, gehört zu den Vorfahren einer Volksmacht, die mit ihren revolutionären Traditionen leben möchte. Er hätte Denkmalschutz verdient und ist nun schlimmer dran als Fontane. Da nähert sich wachsam eine Doppelstreife von hinten. Der Mensch, der hier nicht unbefugt eingetreten im Vollbesitz seiner Papiere, lässt sich gern kontrollieren. Wie oft, Mensch, bist du nicht ganz sicher, ob die dir überreichten Papiere die richtigen sind, ob nicht doch irgendein Stempel fehlt, ein Datum, eine Unterschrift, eine Zahl? Wer ist noch nicht zurückgeschickt worden, irgendwann, irgendwo? Wer hat noch nie etwas zum zweiten Mal ausgefüllt? Wer fühlt nicht mehrmals in seinen Taschen nach den Personalpapieren? Wer schläft in der Nacht vor der großen Reise wie sonst? Hier und jetzt. Noch nie war ich bei einer Kontrolle so frohgemut. Mir hätte etwas gefehlt an diesem Fontanetag, hätte ich die Scheine ungeprüft wieder abliefern müssen. So aber kann ich sie vorzeigen. Seht, meine Freunde, euer hoher Chef, der Stellvertreter des Ministers für nationale Verteidigung und Chef der politischen Hauptverwaltung der Nationalen Volksarmee, förderte mein Vorhaben. Wer schaffen will, muss fröhlich sein. Das hat Theodor Fontane gesagt. Die Dinge an sich sind gleichgültig. Alles Erlebte wird erst was durch den, der es erlebt. Fontane, der Stechlin. Ja, fast hätte ich vergessen zu erzählen, das Grab Fontanes ist gar nicht sein Grab. Bei Kriegsende 1945 schlug hier ein Artillerievolltreffer ein im weiten Feld und hat das Grab der Fontanes unwiederbringlich umgepflügt. Das, was heute als Fontanes Grab auf Kosten des Magistrats gepflegt wird, ist ein Kunststück der Friedhofsgärtner und der ersten kulturell bewussten Nachkriegsgeneration. Wüsste ich, wem das zu verdanken ist? Dann würden nun Namen genannt. Radio Bremen 2, das Feature am Montagabend. Aus Anlass des 100. Todestages Theodor Fontanes brachten wir Wanderung zu Fontanes Grab, ein Feature aus Ost-Berlin von Heinz Knobloch.